Meine Zuhörer, das Jahr 1815, in dem Beethovens zwei letzte Sonaten für Klavier und Violoncello entstanden, bildet eine Markierungslinie für das geistige Deutschland. Mit dem Wiener Kongress wird deutlich, dass sich die Hoffnung auf ein Reich der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit nicht erfüllen wird, die noch den Aufbruch von 1813 beseelt hatte. In unseren Geschichtsbüchern sind ja die sogenannten Freiheitskriege oft rein nationalistisch gedeutet worden. In Wirklichkeit schwang in ihnen ein starkes revolutionäres Potenzial mit. Der Glaube an die Bestimmbarkeit des Objekts durch Subjekt, der Wille zur Veränderung der Umstände durch den Menschen oder, wie es viel später Marx formuliert hat, der Glaube daran, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Wir wissen, dass Beethoven, der mit der höchsten Aufmerksamkeit die politischen Zeitläufe verfolgte, mit der Kaiserkrönung Napoleons seine erste große politische Enttäuschung erlebte, die dann in der Restauration seit 1815 besiegelt wurde. Nun wird der Abgrund zwischen Ideal und Wirklichkeit mehr und mehr unüberbrückbar. Nun beginnt die allmächtige Zensur. Und vielleicht hängt die ungeheure Intensität des musikalischen Erlebens in dieser Zeit gerade damit zusammen, dass Musik als die letzte wirklich freie Sprache wahrgenommen wird. So schreibt Grillparzer einmal in Beethovens Konversationsheft: Die Musiker werden von der Zensur nicht betroffen. Wenn sie, gemeint sind hier die Zensoren, wenn sie nur wüssten, was sie denken, wenn sie ihre Musik schreiben. So fühlten bereits die Zeitgenossen, dass Beethoven seine Position nicht verraten hatte und auch im Spätwerk nicht resignierte, sondern unbeirrt, wenn auch im Einzelnen unverstanden, die Souveränität des Subjekts gegen die Übermacht der alten Gewalten aufrief. Der Beginn dieser Spätperiode ist etwa mit dem Jahre 1815 anzusetzen, mit der Klaviersonate Opus 101 also und den beiden Cellosonaten, die ihr in so vielem verwandt sind. Der Spätstil ist oft beschrieben worden, als Veränderung des musikalischen Vokabulars und des gesamten sprachlichen Gefüges. Viel weniger dagegen wurde danach gefragt, welche Kräfte denn die Veränderung eigentlich bewirkten. Denn es handelt sich sicher nicht einfach um den kontinuierlichen Übergang von Lebenshöhe zum Altersstil. Vielmehr kommt da ein neuer Impuls hinzu, wie es im Quartett Opus 132 ausdrücklich verbalisiert wird, neue Kraft fühlend. Und das in einem Zustand, den Beethoven gegenüber Franz von Brentano so artikuliert: Was mich betrifft, ist geraume Zeit meine Gesundheit erschüttert, wozu auch unser Staatszustand nicht wenig beiträgt, wovon bisher noch keine Verbesserung zu erwarten, wohl aber sich täglich Verschlimmerung desselben ereignet. Was also ist denn diese neue Kraft des Spätstils? In seiner hier 1979 erschienenen Studie »Die nicht mit den Wölfen heulen« geht Rudolf Barrow gerade dieser Frage nach und schreibt, dass Beethoven nun nach 1815 viel direkter als zuvor einer überindividuell verbürgten Zuversicht bedurfte, um die Kluft zwischen dem immer ferner gerückten sozialen Ideal und der Realität visionär zu überbrücken. Gottes Hilfe also wird für das Trotzdem der Hoffnung in Anspruch genommen. Der Choral etwa im Quartett Opus 132 ist nach der einleuchtenden These Barrows nicht Rückzug aus der Welt, sondern erst recht ein Vorwärts über alle Grenzen hinweg. In dieser Sicht ist die vielberufene religiöse Wendung in Beethovens Spätstil zu Choralanklängen und Kirchentonarten die eigentliche Voraussetzung, den revolutionären Grundgestus unter den veränderten Bedingungen durchzuhalten. So wie etwa auch Beethovens Renaissance der Fugenform ja nicht einen stilistischen Rückzug bedeutet, sondern erst recht neue Perspektiven aufreißt. Auch in der Sonate Opus 102 Nummer 2, einem der frühesten Spätwerke, ist bereits der Choral des zweiten Satzes Zentrum des Werkes. Dieser Choral antwortet gleichsam dem revolutionären Aufruf, mit dem der erste Satz beginnt. Was oberflächlich als Widerspruch wirkt, der Anfangsimpuls des ersten Satzes gegen den entrückten Choralgesang des zweiten Satzes, ist hintergründig doch nur Fortsetzung des Prozesses auf höchster Ebene. Und endlich mündet dieser Prozess in die Fuge, in der sich die höchste Anstrengung mit der Verheißung glücklicher Ankunft so merkwürdig verschränkt. Thank you. Sind solche Reflexionen notwendig? Sind sie unerlässlich für Darstellung und Verstehen? Warum nicht einfach unbefangen ans Werk herangehen und musizieren? Gewiss teilt sich in den verschiedensten Graden und unregistrierbar das Werk beim Hören und Spielen selber mit. Aber wie es kein Ende des Übens gibt, so auch keins des Interpretierens, des Verstehens. Die großen Werke scheinen unerschöpflich und wollen immer tiefer, in immer neuen Dimensionen verstanden sein. Und jede Interpretation hat ihren eigenen Gesichtspunkt. Keine vermag ja alles zugleich wahrzunehmen. Von den zahlreichen Einspielungen des Werkes, die zugänglich sind, greife ich heute zwei aus der jüngeren Generation heraus. Die Duose Jacqueline Dupré mit Daniel Barenboim, ein Konzertaufführungsmitschnitt. Dazu Lynn Harrell mit James Levine am Klavier. Beide stelle ich einer älteren Aufnahme gegenüber, der von Pablo Casals und Rudolf Serkin. Das nächste Mal sollen dann die Darstellungen Mstislav Rostropovic und Sviatoslav Richters sowie die von Pierre Fournier und Wilhelm Kempf einander gegenübertreten. Im ersten Satz zeigen Jacqueline Dupré und Daniel Barenboim eine einleuchtende Balance zwischen dramatischem Vorwärts und lyrischem Verweilen, wie es uns ja nicht nur bei Beethoven begegnet. Sie spielen das Stück im guten Sinn musikantisch. Hören Sie hier von Ihnen den ganzen ersten Satz. Das war der erste Satz von Beethovens Sonate D-Dur, Opus 102, Nummer 2, gespielt von Daniel Barenboim und Jacqueline Dupré. Lynn Harrell und James Levine präsentieren dagegen in diesem Satz ein klassisches Interpretationsideal, das sich, wie ich es in dieser Sonate eigentlich noch nicht gehört habe, etwa an Mozart orientiert. Semplice, schlank und gänzlich unpathetisch begegnet uns diese Musik hier. Das con brio der Überschrift ist die entscheidende Triebfeder, grazioso der Grundcharakter. Die Aufnahme mit Pablo Casals und Rudolf Serkin, viel älteren Datums, ist im Klang aufnahmetechnisch heute ziemlich unbefriedigend. Hört man aber darüber hinweg, so zeigen sich hier erst die eigentlichen Konflikte bei Beethoven. So zum Beispiel der zwischen der Con-Brio-Vorschrift und den Tendenzen der einzelnen Elemente, die ihre eigene zeitliche Entfaltung wollen. Imponierend, wie dieses Duo die Charaktere im Kleinsten ausspielt, ihnen Zeit lässt. Serkin intoniert etwa den Aufruf am Klavier und lässt ihn jedes Mal ohne Hast ausklingen. Casals beginnt sein Solo pesante, retardierend, verweilt in der Entspannungsphase der Melodie, drängt dann wieder im Tempo, wenn die Spannung ansteigt. Aber natürlich bleibt die Frage immer, wie verträgt sich ein solches Zeithaben mit der Con-Brio-Anweisung? Thank you. Von den drei Aufnahmen würde ich die mit Dupré und Barenboim am ehesten als normal, auf hohem Klang und technischem Standard stehend bezeichnen. Sie leuchtet sogleich ein, stellt keine Probleme des Hörens und Verstehens. Lynn Harrell und James Levine zeigen sich dagegen an einer gewissen Objektivierung Beethovens interessiert. Ihr Ziel ist die Entpathetisierung dieser Musik. Und ohne dass ich Ihnen vom Grundgestus dieser Musik her restlos zustimmen könnte, bewegt mich doch Ihr einfach schönes tänzerisches Spiel, das alles rubato ablehnt. So gelingt Ihnen Einheit. Aber ist sie nicht zu leicht errungen, könnte man fragen. Casals und Serkin fassen hier die Einheit jedenfalls anders, nämlich als Einheit des Widerstrebenden bei Beethoven, als Zusammenzwingen dessen, was eigentlich auseinander will. Solche Einheit ist weder in einem ausgewogenen Espressivo noch in straffem Tempo vorweggegeben, sondern sie ist immer bedroht und höchst prekär zu verwirklichen. So spielt dieses Duo dauernd wie gegen einen Widerstand, als wäre in jeder einzelnen Figur das entgegenstehende Schicksal zu überwinden. Hören Sie dazu den Übergang von der Durchführung zur Reprise des ersten Satzes, zuerst bei Harrell und Levine, die gewissermaßen mühelos über die Untiefen hinweggleiten. Dagegen Casals und Serkin. Bei ihnen sind die langen akkordischen Endungen wie Zusammenbrüche, nach denen es sich gleichsam zusammenraffend nur mühevoll weitergeht. Zwar klingt das wieder einsetzende erste Thema dann wie ein Sieg, aber doch wie ein schwer errungener. Beachten Sie etwa, wie sich der lange Ton des Themas jedes Mal erst der Auftaktfigur entringen muss. Über diese Aufnahme könnten Hölderlins Worte stehen. Des Herzens Woge schäumte nicht so hoch empor und würde Geist, wenn nicht der alte starre Fels, das Schicksal, ihr entgegenstünde. Das eigentliche Zentrum der Sonate, der zweite Satz, wird das nächste Mal im Mittelpunkt unserer Sendung stehen. Heute nur noch ein Blick auf die Fuge. Beethoven und die Fuge, das ist bereits im Dr. Faustus von Thomas Mann ein großes und ein problematisches Thema. Und auch bei vielen heutigen Spielern verdeckt wohl das Problem eines solchen Stücks die Freude an der Darstellung. Wenn Fuge, dann Bach. Diesen Grundsatz fühlt man hinter manchen unlustigen Darstellungen von Beethovens Fugen und auch bei diesem letzten Satz. Indessen ist eben die Fuge in Beethovens Philosophie etwas ganz und gar anderes als in der Bachs, wenn man in dieser Weise vom musikalischen Denken reden will. Was bei Bach Entfaltung eines Daseins ist, Entfaltung eines Seins, wird bei Beethoven ein angestrengter Vorgang des Werdens. Was bei Bach gewaltlose Exegese eines Themas war, wird bei Beethoven gewaltsame Durchdringung von Widerständen, die entgegenstehen. Das objektiv historisch Gegebene wird vom Subjekt von vornherein auf seine Überwindung hin projektiert. Es ist, als wähle Beethoven in seiner Spätzeit gerade Formen aus, die ihm äußersten Widerstand bieten, die im überlieferten Sinn statisch sind, um sie mit seiner ungeheuren dynamischen Kraft zu verändern und zu durchdringen. Die Fuge der Cellosonate ist nun zwar weniger sperrig als etwa die 3 Jahre später entstandene der Hammerklaviersonate, Opus 106. Die Cellofuge kann wie ein merkwürdiges Zugleich von Ziel und Weg klingen, nämlich einerseits ein wie aus dem Bann des vorherigen erlöster Tanz, glücklich und ekstatisch zugleich. So spielen ihn Lynn Harrell und James Levine. Und es lässt sich nicht leugnen, dass Temperament und tänzerische Virtuosität dieses Duos uns mitreißt. Hören Sie hier die Fuge der Cellosonate Opus 102, Nummer 2 von Beethoven ganz. Thank you. Es war die Fuge aus der Cellosonate Opus 102 Nummer 2 von Beethoven, gespielt von Lynn Herl und James Levine. Vielleicht überspielt diese Darstellung die Widerstände, die im Verlauf dieser Fuge sich auftürmen. Die vertrackte Stimmführung etwa und dazu die dynamischen Kontraste, Widerstände ganz eigener Art, werden im reduzierten Tempo bei Casals und Serkin viel deutlicher. Das Ganze wird ein mehr spannender Prozess, ein Weg und eben noch nicht ein Ziel. Erst am Ende dieses Stückes wird etwas wie Ankunft signalisiert. Die Akkorde am Ende in höchster Forte-Intensität bilden die musikalischen Ausrufezeichen hinter diesem großen Drama. Wenn wir jetzt zum Abschluss diese alte Aufnahme mit Casals und Serkin als Ganzes hören, so bleibt natürlich zunächst die Aufnahmetechnik problematisch. Der Klang ist in anderen Aufnahmen bei weitem unterlegen. Aber auch einigen Hörern, die an die Stromlinienform mancher heutiger Darstellung gewöhnt sind, wird diese Interpretation problematisch erscheinen, etwa stellenweise doch zu subjektiv, zu serubato und so weiter. Man sollte indessen bei solchen Urteilen immer berücksichtigen, dass es mehrere Arten von rubato gibt, nämlich ein von den wechselnden Charakteren erzwungenes, gleichsam objektives oder wie Erwin Stein es einmal genannt hat, ein rubato obligato und ein willkürlich subjektiv abweichendes, dem weniger zuzustimmen wäre. Ich traue mir hier allerdings den Nachweis zu, dass Casals und Serkin das Rubato, die Abweichungen von der Tempolinie also, nicht von außen an das Werk heranbringen, sondern von innen aus ihm herausholen. So kommt eine wenig geglättete, aber höchst charakteristische Interpretation zustande. Hören Sie nun Beethovens Sonate D-Dur, Opus 102 Nummer 2 mit den Sätzen Allegro con Brio, Adagio con molto sentimento, d'affetto, Allegro fugato, gespielt von Rudolf Serkin und Pablo Casals. Thank you. Thank you.